Der russische Staatspräsident Michail Gorbatschow ist heute Abend von seinem Amt als Generalsekretär der KPDSU zurückgetreten. Aus diesem Anlass hören Sie nun eine Sondersendung. Redakteur am Mikrofon ist Wolfgang Klabun. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Sowjetunion ist heute Abend die wohl dramatischste Woche seit der Revolution vor 74 Jahren zu Ende gegangen, mit dem Rücktritt Michail Gorbatschows vom Amt des Generalsekretärs der KPDSU. Eine sechsjährige Ära, in der die Bürger der Sowjetunion das Wort Demokratie buchstabieren lernten und das Ausland Wörter wie Glasnost und Perestroika. Eine Ära, in der sich die politische Landkarte seit dem Zweiten Weltkrieg grundlegend veränderte. Eine Ära, die nicht zuletzt uns Deutschen die Wiedervereinigung brachte, an die nach 46 Jahren der Teilung wohl niemand mehr so recht geglaubt hatte. Um 20.39 Uhr mitteleuropäischer Zeit meldete es zuerst die Nachrichtenagentur Reuters auf Englisch, eine Minute später dann auch auf Deutsch. Gorbatschow als KP-Chef zurückgetreten und als Quelle Sprecher. In der Fremja, der Hauptnachrichtensendung des sowjetischen Fernsehens, fand der historische Moment die Gestalt einer nüchternen Meldung, mit dem Hermann Krauses aktueller Bericht aus Moskau beginnt. Das Sekretariat und das Politbüro der KPDSU haben sich nicht gegen den Staatsstreich gestellt. Das Zentralkomitee konnte keine entscheidende Position der Verurteilung und des Widerstandes einnehmen. Es hat die Kommunisten nicht für den Kampf zum Schutz der verfassungsmäßigen Gesetzlichkeit aufgerufen. Unter den Verschwörern waren Mitglieder der Parteiführung. Eine Reihe von Parteikomitees und Massenmedien unterstützten die Handlung der Staatsverbrecher. Diese Erklärung von Michail Gorbatschow verbreitete am Abend das sowjetische Fernsehen. Und dann hieß es weiter: Ich halte die weitere Ausübung der Funktion des Generalsekretärs der KPDSU für mich nicht mehr möglich und lege die entsprechenden Vollmachten nieder. Damit hat der Präsident der UdSSR endlich jenen Schritt getan, auf den viele schon gewartet hatten. Die heutige Entscheidung kam zustande, da im Laufe des Mittags und Nachmittags dem Präsidenten immer mehr Informationen zukamen, aus denen hervorging, dass führende Mitglieder der KP in den Staatsstreich verwickelt waren. Noch gestern hatte er erklärt, er halte die KP für reformfähig. Nach seiner Rückkehr von der Krim hat er auf einer Pressekonferenz sogar gemeint, er werde den Posten des Generalsekretärs weiter behalten. Weiterhin wird Gorbatschow die Auflösung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei empfehlen. Gerade in diesem ZK hatten sich starke Kräfte für den Staatsstreich gefunden. Einbezogen und konfisziert wird auch das Vermögen der kommunistischen Parteien. Es soll den Parlamenten unterstellt werden. Ebenfalls kündigte Gorbatschow in einem Dekret die Auflösung des Kabinetts an. Dies ist die Konsequenz aus der Niederschrift eines Protokolls, aus dem eindeutig hervorgeht, dass im Kabinett keiner der 20 Minister sich für Gorbatschow und gegen den Staatsstreich ausgesprochen hat. Eine Art Übergangsregierung, genannt Leitung der Volkswirtschaft, wird von dem russischen Ministerpräsident Selajew gebildet. Soweit Hermann Krause mit einer Zusammenfassung der dramatischen Ereignisse des heutigen Abends. Ist es im Nachhinein, meine Damen und Herren, legitim, wirklich von einer Ära Gorbatschow zu sprechen, von einer Zeit, in der sich die Sowjetunion und auch Europa vollständig verändert hat? Diese Frage stellte ich am Abend kurz vor dieser Sendung dem Politologen und Historiker Professor Wolfgang Leonhardt, der als junger Mann in der Sowjetunion aufwuchs, dort den Apparat kennenlernte, dem System dann den Rücken kehrte, ein berühmtes Buch schrieb, Die Revolution entlässt ihre Kinder, und der heute Abend für den Deutschlandfunk zurückblickte auf 6 Jahre Sowjetunion unter Michail Gorbatschow. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt die Gorbatschow-Ära, die Ära der Perestroika, zu Ende ist und jetzt die zweite große Periode, die demokratische Periode. Der Übergang zur Demokratie, pluralistische Demokratie, Mehrparteiensystem, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Souveränität aller Republiken und Konföderation, dass jetzt die demokratische Periode beginnt, während die erste Periode weitgehend mit dem Namen Gorbatschow verbunden die Periode der Umgestaltung des Sowjetsystems war. Ich glaube, man muss Gorbatschow zugutehalten, dass er von 1985 bis 1989 4 Jahre lang den Reformen den Weg geebnet hat. Veraltete bürokratische, diktatorische Strukturen geschwächt hat. Glasnost, Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, Reaktivierung der Bevölkerung durchgesetzt hat, die ersten Schritte zu einem Parlamentarismus in der Sowjetunion, kulturelle Freiheit, religiöse Freiheit, zweifellos hat von 1985 bis 1989 Gorbatschow als Reformer eine hervorragende Rolle gespielt. Er war der größte Reformer in der 72-jährigen Geschichte der Sowjetunion, der größte Reformer in der 1300-jährigen Geschichte Russlands. In den letzten 2 Jahren hat er leider seine große Autorität verspielt. Er wurde zum Taktiker, Zögerer, Zauderer, machte den bürokratisch-diktatorischen Kräften eine Konzession nach der anderen und hinkte immer hinter den Ereignissen hinterher, sodass jetzt zu Recht eine zweite Periode auch mit anderen Persönlichkeiten beginnt. Im Rückblick, Herr Leonhard, hat man den Eindruck, dass wohl das sowjetische Volk so etwas wie demokratisches Massenbewusstsein erfahren hat oder zumindest Ansätze dafür, nicht aber der Parteiapparat, die Nomenklatura, die ganze Bürokratie, die das Land überzieht. Woran ist denn Gorbatschow letztlich gescheitert? Ich glaube, Herr Labun, Sie haben völlig recht. Die Bevölkerung, und zwar durchweg alle Völker der ehemaligen Sowjetunion, der jetzigen Föderation oder Konföderation, haben ein erstaunliches demokratisches Selbstbewusstsein, einen Mut, ein Verständnis, eine Überzeugung gezeigt, während die Apparate hinterher hinkten und vor allem auch der Parteiapparat und die Partei. Und leider eines der größten Fehler Gorbatschows, als etwa ein Drittel der Parteimitglieder eine eigene Fraktion und Organisation gründen wollten, die Kommunisten für Demokratie, hat Gorbatschow immer noch an der Fiktion einer Einheit der Partei festgehalten und blieb immer noch Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Sein Glaube an die Partei und an die Einheit der Partei war der erste und größte Fehler. Das zweite war das Hängen an alten planwirtschaftlichen Gedanken. Er war ja nur nach langem, langem Zögern bereit zu gewissen Formen privatwirtschaftlicher Tätigkeit, aber auch nur auf Pachtbasis unter dem Begriff regulierte Marktwirtschaft. Und er hing viel zu lange, und ich fürchte immer noch, an der Fiktion einer Sowjetunion. Man muss den Unionsrepublik ein bisschen mehr Rechte geben, aber die Union muss bleiben. Sein Festhalten an der Kommunistischen Partei, sein Festhalten an Vorrang der Planwirtschaft mit nur gewissen Aspekten der Marktwirtschaft und vor allem sein Festhalten an der Union, das war es, was ihn in Widerspruch zu den neuen Realitäten und Erfordernissen gebracht hat. Verfiel auch Gorbatschow, Herr Leonhard, den Trugschluss wie andere führende Politiker des früheren kommunistischen Osteuropa, dass der Kommunismus oder der real existierende Sozialismus reformierbar sei? Zweifellos war das Gorbatschows Hoffnung, Idee und Wunschtraum. Ich bin der Letzte, der ein Stab darüber bricht. Ich habe auch in meiner Jugend an die Systeme geglaubt und habe auch viele Jahre nach meiner Flucht immer noch geglaubt, man könne es reformieren und es gäbe einen dritten Weg. Das alles war durchaus noch entschuldbar in den 50er und 60er Jahren. Aber ein Generalsekretär der sowjetischen Kommunistischen Partei Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre müsste doch wohl erkennen, dass hier es nicht genügt, Dinge zu reparieren und reformieren, sondern hier wirklich ein Übergang zu einem pluralistischen Mehrparteiensystem, einer Marktwirtschaft, einer Rechtsstaatlichkeit und der Selbstbestimmungsrecht der Völker verlangt wird. Sie erwähnten eingangs, dass nun eine zweite Phase der Reform in der Sowjetunion anbricht, nämlich der Weg zur echten Demokratie. Ist der Preis dafür die Auflösung der Union, der sozialistischen Sowjetrepubliken? Wenn Sie die Auflösung der Union einen Preis nennen, dann selbstverständlich, ich würde es einen unglaublichen Gewinn nennen, die Union ist überholt, bürokratisch, zentralistisch, absolut unmöglich aufrechtzuerhalten, gar nicht wünschenswert aufrechtzuerhalten und vor allem, eine Beibehaltung der Union macht jede Wirtschaftsreform unmöglich. Sie können nicht in einem Riesenreich von Brest bis Vladivostok, von Vorkuta bis Dushanbe einen Übergang zur Marktwirtschaft vollziehen. Die riesige Fläche des Reiches verführt zu zentralistischen, bürokratischen Strukturen. Die Aufgliederung in einzelne Republiken, zumindest in die 15, vielleicht wird auch noch eine Aufteilung der Russischen Föderation erfolgen, ermöglicht es in überschaubaren Einheiten von 15 bis 20 Millionen Menschen nicht nur die nationalen Möglichkeiten zu erschöpfen und die Nationalitätenkonflikte damit unmöglich zu machen, sondern vor allem auch den Übergang zur Marktwirtschaft zu vollziehen. Ich glaube daher, das ist ein unglaublicher Gewinn, wenn möglichst bald der Übergang zur Konföderation erfolgt und der lächerliche 9+1-Vertrag von Gorbatschow in den Papierkorb wandert und man wirklich zu einer Konföderation übergeht. Wenden wir uns den unmittelbaren Problemen zu, Herr Leonhard, vor denen die neue sowjetische Führung jetzt steht. Präsident Gorbatschow hat, wie das Fernsehen in Moskau am Abend meldete, auch den Einzug des gesamten Vermögens der KPdSU angeordnet, ferner eine parteipolitische Betätigung in den Streitkräften und im Staatssicherheitsdienst KGB untersagt. Sie haben als junger Mann in Moskau selbst den Apparat kennengelernt. Ist das überhaupt durchführbar? Ich glaube ja, denn seit 6 Wochen hat ja Jelzin dasselbe in der Russischen Föderation getan. Überall die Zellen, die Grundorganisation, die Betriebsorganisation der Kommunistischen Partei wurden aufgelöst und das ging ohne Schwierigkeiten vor sich. Ich glaube, diese Forderung, Betriebsparteiorganisationen und Parteiorganisationen in der Verwaltung, in den Streitkräften und KGB aufzulösen, ist absolut gerechtfertigt und absolut notwendig. Ich bedauere dagegen Beschlüsse, die Kommunistische Partei als Ganzes sofort zu verbieten. Das ist natürlich undemokratisch, psychologisch verständlich nach der langen Unterdrückung. Aber ich hoffe, dass es bei der Übergangsmaßnahme bleibt. Verbot der Sonderstellung der Kommunistischen Partei aber ist selbstverständlich notwendig und gerechtfertigt. Michail Gorbatschow hat als KPdSU-Generalsekretär vor allen Dingen in den ersten Jahren in der Sowjetunion die Massen wohl in seinen Bann geschlagen, mit elektrisierenden Visionen von Glasnost und Perestroika, mit einem nicht zu unterschätzenden rhetorischen Talent, mit einem großen Temperament. Wie hat er eigentlich auf Sie als Mensch, als Persönlichkeit gewirkt? Zweifellos in den ersten 4 Jahren außerordentlich positiv und beeindruckend. Es war einfach ein unglaubliches Bild, wenn man Gorbatschow sah, wie er vor dem engstirnigen Bürokraten saß und versuchte, die zu überzeugen. Wenn er erstmals mit Menschen sprach, ihnen Hoffnung vermittelte und als absolut überzeugender Reformer wirkte, nicht nur übrigens in der Innenpolitik, sondern auch in den neuen Wegen der Außenpolitik, hat er mich zutiefst beeindruckt und ich war einfach glücklich, dass nach diesen entsetzlichen langen Jahren ein wirklich überzeugter, intelligenter, zielstrebiger Reformer an der Spitze der sowjetischen KP und damit damals des Sowjetstaates stand. Aber natürlich habe ich, wie viele meiner Freunde in der Sowjetunion, seit 1988 mehr und mehr begann ich kritisch und enttäuscht zu werden, weil es natürlich ganz offensichtlich war, dass er mehr und mehr taktierte, mehr und mehr alles abbremste und hinauszögerte und eben seit 88, Anfang 89 ging ja das Wort rum, es dauert leider sehr lange, bis Michail Sergejewitsch Gorbatschow Dinge begreift und wenn er sie dann begriffen hat, dann zögert er alles hinaus. Das war natürlich sehr deutlich. Und mit Entsetzen habe ich 1990 im Sommer und Herbst dann feststellen müssen, dass er sich von allen seinen Freunden trennte. ließ oder die freiwillig sich zurückzogen. Und damit verlor er den Wirtschaftsreformer Stanislaw Schatanin. Er verlor den großen Vordenker Professor Alexander Jakowlew. Er verlor den Außenminister und engen Freund und wirklichen entscheidenden Reformer Eduard Shevardnadze. Er war bereit, den liberalen, progressiven Innenminister Vadim Bakhatin abzusetzen und umgab sich dann mit Gegnern des Reformprozesses. Denn ich war natürlich entsetzt, feststellen zu müssen, dass Gorbatschow dann den KGB-Chef Lettlands Pugo zum Innenminister machte, den farblosen reformgegnerischen Bürokraten Janajew zu seinem Vizepräsidenten und den offensichtlichen Reformgegner Valentin Pavlov zum Ministerpräsidenten. Das heißt, er hat ja die Leute eingesetzt, die dann den Putsch organisiert hatten, sodass es natürlich eine Enttäuschung war. Und ich glaube, er wird jetzt wohl sehr nachdenklich werden, dass er durch seinen Kurs und seine Politik der letzten anderthalb Jahre sich mitverantwortlich gemacht hat. Sicher wird er heute umdenken, aber es ist natürlich jetzt schon sehr spät. Man mag hoffen, dass er noch den Anschluss findet und damit einen Abgang, der einem früheren großen Reformer würdig ist. Wenn Sie den Auftrag hätten, einen politischen Nachruf auf Gorbatschow in einen Satz zu kleiden, Herr Professor Leonhard, wie würde er lauten? Ein großer, vielleicht der größte europäische, tragische Reformer, dessen Mut immens war, aber nicht groß genug, um die Reformen in einem Land wie der Sowjetunion verwirklichen zu können. Soweit Professor Wolfgang Leonhard. Sie hören eine Sondersendung des Deutschlandfunks zum Rücktritt des sowjetischen KPD-SU-Generalsekretärs Michail Gorbatschow von diesem Amt. Gorbatschows Schritt, meine Damen und Herren, zwingt die westlichen Demokratien zur Neuorientierung. Wie wird sich das Verhältnis des Westens zur Sowjetunion ohne die KPD-SU gestalten, nachdem nicht wenige Kritiker ja bereits in der zurückliegenden Woche des Putsches mutmaßten, dass entschiedenere westliche Hilfe für Gorbatschow die jüngsten Entwicklungen vielleicht hätte verhindern können. In Bonn gab Regierungssprecher Dieter Vogel gegenüber dem Deutschlandfunk vor kurzem diese Erklärung ab. So viel ist sicher klar, Gesprächspartner der Bundesregierung ist Gorbatschow als Präsident der Sowjetunion und nicht als Generalsekretär der KPD-SU. Und insofern ändert sich durch den Rücktritt Gorbatschows als Generalsekretär auch nichts an den deutschen Beziehungen zu ihm. Es hat den Anschein, dass Gorbatschow die Konsequenzen aus zwei Entwicklungen der jüngsten Zeit gezogen hat. Einmal aus der völligen Diskreditierung der KPD-SU, die nach dem Putschversuch ihren Höhepunkt erreicht hat. Und zum anderen aus der Tatsache, dass diese Partei nun in den meisten Republiken der Sowjetunion ohnehin verboten ist. Gorbatschow kann jetzt frei von Rücksichtnahme auf eine Partei arbeiten, die in ihrer Mehrheit den durchgreifenden politischen und wirtschaftspolitischen Reformen, die er vorhatte, immer im Wege gestanden hat. Die Chancen für eine erfolgreiche Reformpolitik in der Sowjetunion können sich auf diese Weise sicher deutlich verbessern. Dieter Vogel, der Sprecher der Bundesregierung. In Washington am Telefon nun unser Korrespondent Joachim Lenz. Guten Abend. Guten Abend, Herr Labon. Herr Lenz, US-Präsident George Bush befindet sich nach wie vor an seinem Urlaubsort Kennebunkport an der Atlantikküste des Bundesstaates Maine. Hat er sich bereits zu den jüngsten Entwicklungen in Moskau geäußert? Herr Labon, George Bush hat ja in diesen Tagen eine Fülle von Erklärungen und Pressekonferenzen zu der aktuellen Situation in der Sowjetunion abgegeben und er lehnt es ab, sagt er, den laufenden Kommentator zur stündlich neuesten Meldung aus Moskau zu spielen, aber ein Ereignis wie der Rücktritt Gorbatschows von der Führungsposition seiner nunmehr völlig diskreditierten Partei, das ist ja außergewöhnlich genug. Und so hat Bush tatsächlich doch etwas gesagt, als die ersten Meldungen eintrafen von Gorbatschows geplanten Abschied vom Parteiamt. All dies, sagte Bush, was jetzt nach der Überwindung des Putsches in der Sowjetunion geschieht, all diese Entwicklungen sind günstig für die Vereinigten Staaten, dann ist nichts für die Interessen der USA Abträgliches erkennbar. Insofern sehe er sich auch unter keinerlei Handlungsdruck. Insofern könne er die Entwicklung in der Sowjetunion in aller Ruhe sich entfalten lassen. Natürlich wird hinter all dieser zur Schau gestellten Gelassenheit vom außenpolitischen Beraterteam George Bush fieberhaft nachgedacht. Es gilt ja zu überlegen, wie die offiziellen Beziehungen zu Boris Jelzin aufgewertet und gestärkt werden können. Es gilt zu überlegen, wie man den baltischen Republiken helfen kann, dass sie beschleunigt aus der Sowjetunion herausgelöst werden und dass sie die staatliche Unabhängigkeit nun beschleunigt bekommen. Schließlich gilt endlich auch für Washington zu überlegen, ob all diese Entwicklungen der letzten Tage, die die Reformgegner hinwegfegen in der Sowjetunion, die den Weg zur Marktwirtschaft dort begünstigen, ob daraus nicht doch eine massive Wirtschaftshilfe des Westens für die Sowjetunion resultieren muss. Schließlich liegen all diese Veränderungen, wie Bush sagt, im amerikanischen Interesse und ja nicht nur im amerikanischen, sondern auch im Interesse der Mitbewohner des Europäischen Hauses und der Mitbewohner des Asiatischen Hauses. Allerdings, Bush betonte heute noch einmal, die Haltung Washingtons solcher Wirtschaftshilfe gegenüber sei ja bekannt. Washington sei zur Hilfe bereit. Washington werde letztendlich möglicherweise einen Weg finden, finanzielle Hilfe zu leisten. Doch bevor es so weit komme, müsse Washington Reformen sehen in der Sowjetunion. Es müsse einfach noch sehr viel geschehen, bevor Washington sich in der Lage sehe, sich in Sachen Wirtschaftshilfe für die Sowjetunion zu bewegen, meinte der amerikanische Präsident. Kann sich die Bush-Administration, Herr Lenz, mit einem sowjetischen oder russischen Führer wie Boris Jelzin anfreunden, dessen politische Biografie ja neben dem ungezügelten Reformwillen auch von allerlei Eskapaden gekennzeichnet ist, denen man das Etikett Unberechenbarkeit anheften könnte? Ja, im Augenblick hat Jelzin ganz großartige Karten in Washington, da ist gar kein Zweifel. Washington hat andererseits beim ersten Besuch des russischen Präsidenten in den USA vor 2 Jahren, damals war er noch nicht Präsident, auch den anderen Jelzin kennengelernt, den Mann, der überschwänglich war, der großen Stimmungsschwankungen unterworfen war, der auch, wie er damals auch durch die Presse ging, ordentlich mal zur Whiskyflasche gegriffen hat. Ein Mann, der sehr eitel wirkte, der sehr statuswild war und der ja zankend in seinem Auto sitzen geblieben war vor dem auf dem Parkplatz des Weißen Hauses, also hörte, dass er nicht von Bush, sondern allenfalls von Sicherheitsberater Scowcroft empfangen wird. All dies hat man damals schon kennengelernt, aber auf der anderen Seite hat man jetzt einen Jelzin kennengelernt, der in der Stunde der Gefahr eine glänzende Figur abgegeben hat. Einen Mann, der ja überlebensgroß schier auf die Amerikaner gewirkt hat, die diesen Jelzin aus den Fernsehbildern gesehen haben, wie er auf den Panzer gestiegen ist und zu den vor seinem Weißen Haus in Moskau und zur Bevölkerung gesprochen hat, die erlebt haben, wie rasch Jelzin bei dem Scheitern des Putsches die Initiative ergriffen hat gegenüber einem ja zunächst blassen und zögernden und zaudernden und unsicheren Gorbatschow. Also Jelzin beeindruckt die Washington außerordentlich. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihm manche seiner Jugendsünden vergibt. Außerdem, man kann sich ja die Politiker in Washington, in Moskau nicht schnitzen. Man muss die nehmen, die man dort vorfindet. Und letztendlich gilt natürlich auch für Washington, was Regierungssprecher Vogel gerade eben für Bonn erklärt hat, der Mann, mit dem offiziell die Gespräche weiterlaufen, ist natürlich der Ministerpräsident. Das bleibt Gorbatschow. Der Präsident der Sowjetunion, der Ministerpräsident, Präsident. Um das noch hinzuzufügen und vorerst Dankeschön nach Washington. Das wird Ivan S. Silajew dazu vielleicht im Laufe der Sendung noch mehr. Die nächste Station aber ist zunächst einmal London und dort geht die Frage an Jürgen Krönig, ob bereits auf Seiten der britischen Regierung unter Premierminister John Major zu erkennen ist, wie sie sich den neuen Verhältnissen in Moskau stellt. Na, es war natürlich überraschend gekommen und es gibt noch keine offizielle Stellungnahme des Premiers zu dieser Entwicklung, aber gestern bereits gab es ein Hintergrundgespräch im Außenministerium, in dem eigentlich schon ziemlich klar angedeutet wurde in der Sprache der Diplomaten, dass man damit rechnet, dass eben Gorbatschow nicht mehr lange, jedenfalls die einflussreiche Position, ob institutionell oder de facto sein würde. Nennt sie des Vorsitzenden Helmut Kohl nach der Krisensitzung des Vorstandes. Alles nicht wahr, niemand ist zurückgetreten, alles halb so schlimm, wenn auch schlimm genug. Aus Bonn, Alfred Schröder. Die Diskussion über die Querelen zwischen der Bundes-CDU und den CDU-Landesverbänden in den neuen Bundesländern wurde bei dieser siebenstündigen Bundesvorstandssitzung der Partei ganz ans Ende der Sitzung gesetzt und sollte nach den Plänen von Generalsekretär Volker Rühe nicht länger als eine Stunde dauern. Und so behandelte man erst die Staatsfinanzen und die Pflegeversicherung, die Außen- und die Sicherheitspolitik, Asyl und Soziales, bevor das brisante Thema Lage der Partei aufgerufen wurde. Nun wurde es dramatisch. Der Vertreter des Parteivorsitzenden Helmut Kohl, der brandenburgische CDU-Chef Lothar de Maizière, attackierte Rühe wegen dessen meist in den Medien geübten Kritik an den Organisationen der Ost-CDU, deren personellen und organisatorischen Mängeln, ihre unzureichende Mitgliederwerbung und Betreuung sowie Nichtbeachtung wichtiger politischer Themen. Während der ehemalige DDR-Ministerpräsident im Sitzungssaal diese Vorwürfe energisch zurückwies, verdichtete sich unter den draußen wartenden Journalisten das Gerücht, de Maizière habe alle seine Ämter aus Protest und Verärgerung niedergelegt. Das wurde auch von gelegentlich den Raum verlassenen Vorstandsmitgliedern mehr oder weniger deutlich bestätigt. Aber es sollte ganz anders kommen. Nach über zweistündiger, hitziger Debatte erschien der Parteivorsitzende Kohl vor der Bonner Presse und erklärte zunächst: Es gab da kein Eklat. Es ist da auch niemand zurückgetreten. Und wir werden selbstverständlich unsere Arbeit gemeinsam fortsetzen. Auf Fragen bestätigte Kohl jedoch, de Maizière habe ernsthaft seinen Rücktritt erklärt und dann aber davon Abstand genommen. Also, dass die Messier hat geboten, ja, das erklärt. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn bewegt habe. Ich weiß nur, dass er wörtlich formuliert hat, diesen Teil seines Eingangsstatements wieder zu streichen. Das heißt, dass die Messier wird weiterarbeiten. Generalsekretär Lothar Rühe, der zusammen mit Kohl vor der Presse erschienen war, bedauerte zwar den Stil der Diskussion, nahm aber nichts von ihrem Inhalt zurück. Kohl räumte ein, es sei unübersehbar, dass es Probleme in den neuen Landesverbänden der CDU gebe. Diese müssten allerdings vor Ort gelöst werden. Es sei nicht Aufgabe der Bundespartei, in die Detailarbeit einzugreifen. Es zeige sich, dass das Problem des menschlichen Miteinanders noch nicht vernünftig gelöst sei, sagte Kohl und weiter. Die Vorgeschichte dieser Sitzung ist absolut bedauerlich, aus der Sicht des Parteivorsitzenden. Es ist zu viel übereinander und zu wenig miteinander geredet worden. Die Probleme müssten ausgesprochen werden. Zur Demokratie gehöre Offenheit, sagte der CDU-Vorsitzende und mahnte, nun die Arbeit zu intensivieren. So ärgerlich ich die Debatte fand, so erfreut bin ich über den Abschluss und ich werde mich selbst eher noch in den nächsten Tagen darum bemühen, in den Bereichen, wo es um organisatorische Hilfe geht und dies und jene Anmerkung gemacht wird, die ohne dies für den jetzigen Zeitpunkt in der Diskussion bei uns in der Partei schon geplant war, die Dinge voranzutreiben. De Maizière, der nach der Krisensitzung nicht den erwarteten zerknirschten Eindruck machte, glaubte, es sei gut gewesen, dass ein reinigendes Gewitter stattgefunden habe. Über seinen zurückgezogenen Rücktritt wollte er nicht sprechen. Wir reden weiter, sagte er knapp und zog weiter. Für die SPD ist das heillose Durcheinander um de Maizière nur ein Symptom von vielen für den desolaten Zustand der CDU, erklärte Parteisprecherin Cornelia Sonntag. Es zeige sich nun, wie trügerisch die Erfolge der CDU in der ersten Zeit nach der Wende in der ehemaligen DDR gewesen seien. Alfred Schröder war das aus Bonn. Gegensätze also zwischen den Christdemokraten in West und Ost, gegensätzlich auch die Entwicklung von Handel und Wandel im Vereinigten Deutschland. Für das Statistische Bundesamt in Moskau hätte man heute gern mehr erfahren über den Besuch des russischen Präsidenten Boris Jelzin in den baltischen Ländern. Er wollte wohl mit ihren Regierungen über die Folgen ihrer Unabhängigkeit für die verbleibenden sowjetischen Republiken sprechen. Als achte der Republiken hat heute Aserbaidschan sich als frei erklärt. Was sich heute sonst noch in der Sowjetunion zutrug, schildert Hermann Krause aus Moskau. Der oberste Sowjet lehnte am Nachmittag den Vorschlag ab, Michail Gorbatschow mit der Bildung einer Koalitionsregierung zu beauftragen. In dem Antrag hieß es, der Präsident solle innerhalb eines Monats in Übereinstimmung mit allen Republiken der Union eine Regierung des gemeinsamen Vertrauens bilden. Nur 230 Abgeordnete aber stimmten für den Antrag, der damit nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit fand. Bereits gestern Abend hatte Gorbatschow hinnehmen müssen, dass das Parlament ihm Sonderrechte entzog, dies allerdings nur für den Bereich der Wirtschaft. Was diese neuerliche Entwicklung nun für die Position Gorbatschows bedeutet, der heute bei der Debatte anwesend war, lässt sich im Moment noch nicht absehen. Auf jeden Fall ist die Entwicklung nicht dazu angetan, den Präsidenten zu stärken. Zudem musste Gorbatschow heute hinnehmen, dass drei seiner Kandidaten für den Sicherheitsrat der Union gar nicht zur Verfügung stehen. Gestern hatte der Präsident vorgeschlagen, in dieses Gremium den ehemaligen Außenminister Schewardnadze, den Moskauer Bürgermeister Popow und seinen früheren Berater Jakowlew aufzunehmen. Dies anscheinend aber ohne sich vorher mit den dreien abzustimmen. Jedenfalls wurde heute bekannt, dass diese Kandidaten nicht zur Verfügung stehen. Gorbatschow hatte wohl die Hoffnung, die Staats- und Vertrauenskrise überwinden zu können, indem er die bekannten Reformer in seine Politik einbindet. Begonnen hatte die heutige Debatte im obersten Sowjet mit einer Erklärung von Valentin Falin, dem ehemaligen sowjetischen Botschafter in der Bundesrepublik. Falin, der im ZK für internationale Angelegenheiten zuständig war, beschwerte sich über das Vorgehen von Untersuchungsbehörden, die in Missachtung seiner Immunität als Abgeordneter seine Wohnung und seine Datscha durchsucht hätten. Auch andere Fälle von angeblicher Willkür gegenüber Abgeordneten sind mittlerweile bekannt geworden. Ansonsten war der heutige Tag von einer kompliziert verlaufenden und zum Teil ermüdenden Debatte geprägt. Wichtige Entscheidungen fielen allerdings außerhalb des Parlaments. Mittlerweile hat nämlich nun auch die Aserbaidschanische Republik ihre Unabhängigkeit erklärt. Diese Unabhängigkeitserklärung erfolgte allerdings auf der Basis der Verfassung der Republik. Zwischen der Republik Kasachstan und Russland scheint es indessen gelungen zu sein, den beginnenden politischen Streit um zukünftige Grenzen beigelegt zu haben. Eine Delegation aus Moskau war gestern eilig in die kasachische Hauptstadt Alma-Ata geflogen, nachdem eine Äußerung von Gavril Popow über die zukünftigen Grenzen Russlands für Aufregung sorgte. Boris Jelzin, der russische Präsident, hatte in einer Radioansprache derweil noch einmal bekräftigt, dass Russland mit anderen Republiken eine Union eingehen will. Dabei aber sollten die Republiken selbst ein eigenes Zentrum schaffen, um die wirtschafts- und militärisch-strategischen Fragen zu koordinieren. Die frühere Diktatur der Parteibürokratie werde nun, so versicherte Jelzin, nicht von einer Diktatur der Demokraten abgelöst. Hermann Krause aus Moskau. Von dort auch unser nächster Beitrag. Er handelt vom bisher allmächtigen Geheimdienst KGB, dessen Aktivitäten künftig transparenter sein sollen. Sein neuer Chef, Vadim Bakhatin, hat sich heute vor der Presse dazu geäußert. Roland Haug berichtet. Bakhatin zeigt Flagge. Er betrachtet sich als ein Anhänger der zurzeit stattfindenden tiefgreifenden Umgestaltungen in der sowjetischen Gesellschaft. Er nutzte deshalb jede Möglichkeit, so der Amtschef vor der sowjetischen und internationalen Presse, an diesem Prozess an verantwortlicher Stelle mitzuwirken. Und so beantwortete sich die Frage einer georgischen Journalistin eigentlich ganz von alleine. Die junge Dame aus dem Kaukasus hat erklärt, er, Bakhatin, sei doch so ein netter und ehrenwerter Mann. Sie könne gar nicht verstehen, dass er dieses blutbefleckte Amt überhaupt übernommen habe. Eben darum, sagte dieser, er habe sich die Aufgabe gestellt, das KGB dem Gesetz zu unterstellen. Gerade der Versuch eines Staatsstreiches in diesem August habe doch eines mit aller wünschenswerten Deutlichkeit gezeigt. Es sei eine Illusion, wenn man annehme, dass Sicherheitstruppen demokratische Kräfte niederhalten könnten. Das Gegenteil sei richtig. Man könne gegen das Volk einfach nicht siegen. Auch sei der Gang der Geschichte mit Armee und Staatssicherheitsdienst nicht aufzuhalten. Bakhatin, der neue KGB-Chef, machte sich auch einige Gedanken, wie seine Organisation vielleicht doch noch den Nudelgeruch loswerden kann. Wie früher, als er noch Innenminister war, will er mit den gesetzlich gewählten Regierungen der Republiken einen vernünftigen Kompromiss suchen, um eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Reform der KGB-Strukturen, so der 54-Jährige weiter, könnten aber erst dann in Angriff genommen werden, wenn klar sei, welche Gestalt nun die künftige Union annehme. Das Hauptproblem sei zurzeit ohnehin nicht, wie und wann das KGB reformiert werde. Sehr viel mehr Sorgen bereite ihm, Bakhatin, die wirtschaftliche Situation des Landes. Diese sei die Hauptursache der derzeitigen Krise und Unruhe. Nach den Worten des neuen KGB-Vorsitzenden ist der Staats- und Geheimdienst der Sowjetunion deshalb in eine Schieflage gekommen, weil eine monopolartige Staatsorganisation sei, die niemand kontrolliert habe. Nun kommt es darauf an, in einem großen Revirement die schlechten Mitarbeiter auszumustern. Die ehrenwerten Leute wolle er behalten, wobei er grundsätzlich darauf achten müsse, dass die Profis im Amt blieben. Es gelte nun, die alte Monopolsituation im Sicherheitsbereich aufzubrechen und sich der Gesellschaft zu öffnen. Bakadin kündigte an, dass die Archive des KGB den zuständigen Archivverwaltungen übergeben würden. Jene Akten, die für die Öffentlichkeit und für die Wissenschaft von Wert seien, würden Interessierten zugänglich gemacht. Roland Haag aus Moskau.